Ich widme dieses Lied der Stadt Berlin, in der ich schon so lange lebe, schrieb der Autor Fritz Mikisch zu seinem Hörspiel Licht auf Gras, ein Lied vom Alltag, das Sie nun hören werden. Es beschreibt das Leben in dieser Stadt vor dem 9. November 1989. Ein Berlin-Gefühl der Jahre, Monate und Tage vor dem 9. ist vergangen. Die Gedanken sind schon heute nicht mehr, was sie gestern waren, im November 89. Aber ist nicht das Gewöhnliche von gestern das Gewöhnliche von heute? Licht auf Gras. Ein Lied vom Alltag. Von Fritz Mikisch. Sprechen hört man Bella. Stefan. Franz. Das Kind. Die große Stimme. Und die Stimme. Kommentar. Die alte Frau. Den alten Mann. Gewöhnlichkeit von gestern, heute. Alle. Schnell noch Bier und Zigaretten holen. Alle. Mensch, wie wär's denn mit der Klingel? Wieder mal nicht alle. Da, Herr Kalle. Gott, wo bist du? Schau doch aus dem Fenster. Alle. Keine Antwort. Viel zu warm schon wieder. Mann, was haben wir denn eigentlich? November oder Juni? 18 Uhr in erster Linie. Jetzt aber schnell das Bier, die Zigaretten. Wieder mal verloren, diese Wette. Gegen mich und meinen Durst. Der Franz hat recht. Es gibt nur eine Fahne auf der Welt. Und auf der Fahne steht ein wahres Wort. Das Wort heißt Gier. Der Zeitungshändler hat schon wieder gute Laune. Also denn im letzten Augenblick zwei Schachteln Bier, sechs Zigaretten. Dann geben Sie mal her den Hunderter, das reicht. Ein Allradantrieb, wissen Sie, was der bedeutet? Kann ich mir nicht leisten. Dass man liegen bleibt, wo auch der Abschleppwagen nicht mehr hinkommt. Prima. Ist doch logisch, oder? Sowas finde ich klasse. Eine Schwäche für den alten Witz der Logik. Stefan sagt: Wir bleiben alle liegen, wo man nur alleine hinkommt. Komisch, dieses Wetter. Horch mal, sage ich heute Nachmittag zu meiner Frau, das ist doch nicht normal. Die Vögel zwitschern wie im Frühling. Was ich immer schon mal fragen wollte, Sie als Maler, wenn Sie malen, sagen Sie, was malen Sie denn dann? Ich meine, was für ein Motiv? Zum Beispiel ein Zustand. Kein Gegenstand? Ja, was denn so? In letzter Zeit den leeren Himmel. Ach, das gibt's doch nicht. Den muss man dann wohl sehen. Richtig. Wissen Sie, ich sage immer, wenn es mir was sagt, dann spricht es mich auch an. Dann schönen Abend noch. Das Bier, die Zigaretten, macht zusammen 14 Mark. Wo ist der Rest? Was haben Sie mir denn gegeben? Einen Hunderter. Jetzt habe ich schon gehofft, Sie hätten es vergessen. Nichts für ungut. 86 auf die Hand. Wie kann man nur so kleinlich sein? Das Ritual vor Ladenschluss. Der Spruch des Tages. Allradantrieb mit Getriebeschaden. Klasse. Wenn er uns was sagt, der Himmel, spricht er uns auch an. Im Rindstein liegt ein nasser Brief. Den hebt er auf. Und nimmt ihn mit. Der Umschlag fehlt. Kannst du das lesen? Alte Schrift. Die habe ich nicht gelernt. Und ganz verschwommen ist die Tinte. Gib mal her. Da steht, mein lieber Robert oder Roman, eines Tages und so weiter, denk an mich. Die Welt ist schön, sie nimmt dich in den Arm, schon hast du alles andere vergessen. Wenn sie aufhört, dich zu küssen, öffnet sie. Moment. Wer öffnet was? Nach diesem Kuss? Die Welt. Das Maul. Darunter steht, hab keine Angst vor diesem Bild und sei ein Mensch mit guten Wünschen für den Lebensweg. Dein, nicht mehr leserlich, der Name. Wer das wohl verloren hat? Womöglich weggeworfen? Glaube ich nicht. Wahrscheinlich dieser Ronald oder Robert. Aber welcher von den tausend? Weißt du was? Der ist für dich, der Brief. Du meinst für jeden, der ihn findet? Ja. Hab keine Angst und sei ein Mensch. Du hast ihn doch gefunden. Halt. Wohin so schnell? Du gehst schon wieder? Bella geht kopieren. Alles hat ja heute Ähnlichkeit mit diesem Vorgang, sagt Franz Tauber. Hat Physik studiert. Der Doktor fehlt. Neutrino-Syndikat. Ein Kriminalroman der Negativmaterie. Noch nicht geschrieben. Franz behauptet. Irgendjemand wird ihn schreiben. Und im Übrigen ist alles schon gesagt. Man muss es nur kopieren. Dieser Franz wohnt um die Ecke. Stefan schreibt ins Tagebuch. Der Mensch zerfällt in Daten und die Welt in Bilder. Nur der Sand weiß mehr. Und Franz hat heute gegen 9 Uhr früh gesagt, er fühlt sich irgendwie geladen. Aber seine Wünsche kennt er nicht. Zitat. Ich kann nicht denken ohne Frühstück. In Berlin. Was jetzt? Zivile Dämmerung in jedem Fenster. Alle feiern elektronisch Allmacht. Wo ist Bella? Schon zu Hause. Bella liest ein Buch. Ich bin die Turteltaub. Die Welt ist meine Wüste. Gott, mein Gemahl ist weg. Drum sitze ich ohne Geniste. Angelus Silesius, Vers 2:8-5. Die kommt nicht mehr. Zumindest heute nicht. Sie ist bei sich und wohnt woanders. So, was jetzt? Er weiß nicht, was er machen soll. Na denn, Konsum. Blick auf den Monitor. Vom Scheitel bis zur Sohle 90 cm. Alf der Außerirdische. Ein Lichtblick dieser Zeit. Mit Schweinerüssel, Stumpenzahn und Zotteltatze. Knapp 299 Jahre alt. Er weiß nicht, was er machen soll. Zitat. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann spiel doch mit dem Puzzle. Nein, das ist kaputt. Wieso kaputt? Du musst es nur zusammensetzen. Nein, kommt nicht in Frage. Was? Warum denn nicht? Ich hab's ja nicht kaputt gemacht. Moderne Welt. Das hat doch Pfiff. Sie nimmt dich auf den Arm, schon hast du alles andere vergessen. Prost. Etc. Die Zeit vergeht. So gegen eins tun alle Augen weh. Die Menschen gehen jetzt zu Bett. Und Stefan auch. Schon wieder mal ein Tag. Die Null als Medium verloren in die Ferne glotzen. Glas und Flimmerkram, bis dass der Stromausfall uns scheidet. Gute Nacht. Die armen Augen, Restjahrtausend. Bombenväter gegen Optimisten. Television bis zum Erbrechen. Meditation verkehrt. Das Wort heißt Gier. Für jedes Rad ein Antrieb, jeden Tag seit Anbeginn. Das große Rad dreht sich vorbei an diesem All in einem Tropfen Tau, auf einem Haar im Tuch der Weberin. Schließ deine Augen, richte dein Gesicht zur Sonne in der Nacht. Und schau die Farbe deiner Herkunft. Siehst du, wie das Blut sich mit dem Licht vermischt? Was ist das, Bella? Das bist du? Im Traum. Vergiss nicht deine Herkunft. Und vergiss nicht deine Wohnung. Vergessen? Nein, das habe ich nicht gehört. Oh doch, du kannst dich nicht erinnern. Zeit sind wir. Vergänglich wie die Fliegen. Dauerhaft wie Götter. Ohne Ende. Als das Los der Menschen wiederkehrt. Das meine auch. Du weißt nicht, ich bin eine Puppe und ich komme täglich wieder und kann mich ganz genau erinnern an die letzte Sendung. Nämlich meine. Null Problemo. Halt die Klappe auf. Was sagen Sie, Herr Kauber? Ich habe nichts zu sagen. Physikalisch wälzt sich alles immer weiter fort. Zitat. Und was passiert, bleibt offen. Hilfe. Typisch, Franz. Wo bist du, Bella? Heute hier und morgen dort. Nichts hat einen festen Ort. Nein, bitte nicht. Du hast das Kind erschreckt, du Serienprodukt. Ich schmeiß die Glotze auf den Müll. Dann kannst du sehen, wo du bleibst. Der arme Alf, das ist doch sein Zuhause. Stefan, nachts in Schöneberg. Schon wieder Kind inmitten der Physik. Erstarrtes Endprodukt der Schöpfungshitze. Gottesfieber. 10 hoch 32 Grad. Natürlich plus. Inzwischen abgekühlt auf 36,8. Im Schnitt. Genauigkeit ist eine Fiktion. Genau. Und wo kein Abschleppwagen hinkommt, bleibt man liegen. Alf, komm her, nimm deine Pfoten weg. Das ist die Zeit. Das glaub ich nicht. Wer kann das sein? Griff nach der Uhr. Die Batterie fällt aus dem Wecker. Und die Zeit bleibt stehen. Gänge knirschen. Türen schlagen. Eine Stadt wirft sich ins Auto. Stefan sucht die Hose. Jemand klopft an seine Wohnungstür. Noch früh am Tag. Schon 7. Da. Es klopft schon wieder. Ja, ja. Verdammte tote Klingel. Herrgottsakrament. Ich komm ja schon zum Donnerwetter. Guten Morgen, Post für Sie. Für mich? Der bin ich nicht. Wo wohnt er denn? Da steht doch Meier. Mensch, wie soll ich denn das wissen? Können Sie nicht lesen? Mann, ich heiße Erd. Ja, steht es auf dem Kasten, alles klar. Der hat da aber mal gewohnt. Entschuldigung und einen schönen Tag. Die Puppe Alf schwört auf das heilige Programm. Ich hab ihn nicht kaputt gemacht. Den Tag. Das war die Post. Aha. Und wer soll diesen Trümmerhaufen jetzt zusammensetzen? Keine Ahnung. Selber machen. Schlafend fahren 100.000 ihrem Schicksal unterkühlt ins knarrende Gebiss. Das Maul steht offen. Schöne Welt. Aus Götterfunken wird ein schallendes Tapetenmuster. Schöner Traum. Wenn nach dem Ganzen etwas wirr. Sagt Franz. Und zündet sich den Filter an. Er kann nicht denken vor dem Frühstück. Mensch, pass auf. Das war der Filter. Habe ich mir gedacht, die schmeckt so komisch. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? So, ach ja, der Traum. Ja, man kann schon sagen, psychologisch oder physikalisch einfach. Inwiefern? Na ja, das Hirn spielt eine Runde mit dem Magen oder so. Zum Beispiel Tennis. Und die Leber fährt dann mit der Logik Schlitten. Und der Hund vom Zeitungshändler ist gestorben. Was? Das glaube ich nicht. Der hat doch gestern noch gebellt. So gegen 5 muss das gewesen sein. Da ist sie mit dem Bello weggegangen. Gegen 7 war sie wieder da. Und alles, was wir jetzt noch haben, ist die Leine. Und das Halsband. Eine Spritze haben sie dem Hund gegeben. Mensch, das kluge Tier. Den werde ich sehr vermissen. Ja, das habe ich auch gesagt. Man legt sich einfach hin und stirbt. Was hat ihm denn gefehlt? Die Energie. Der war ganz einfach schon zu alt, der Bello. Hier das Wechselgeld und Ihre Zigaretten. Danke, hätte ich fast vergessen. Franz erklärt, warum er nicht den Doktor macht. Er tut es aktuell. Wenn auch 2 Stunden später. Apropos zum Beispiel dieser tote Hund. Der Bello. Richtig. Die Physik hat ihre Grenzen. Tod ist machbar, physikalisch. Leider ja. Genau, das Leben nicht zum Beispiel. Bist du sicher? Technologisch und genetisch? Abgesehen von der schäbigen Kopie mit Risiko so ziemlich. Also was ich sagen wollte, der Wauwau vom Zeitungsfritzen gibt den Löffel ab. Der Hund ist tot. Die Energie, die bleibt erhalten. Welche, kann man ohne weiteres fragen. Aber, und jetzt kommt die Frage, wo ist Bello? Kindisch. Aber logisch. Und beständig und vor allem ohne Antwort. Weil man sie nicht stellen kann, die Frage. Schreib doch deine Doktorarbeit in Physik zu diesem Thema. Was? Moment. Da habe ich mir gesagt, ein neues Teilchen weniger, ein Teilchen mehr, na und? Es hört ja ohnehin jetzt nie mehr auf, das Ganze. Scheißegal, das Kleine wird noch immer kleiner. Das Große immer größer. Richtig. Oder auch, der alte Knall fährt immer noch nach allen Seiten auseinander. Fazit, wissenschaftlich sind wir drin in diesem Chaos, wie das Katzenfutter in der Büchse. Nur der Dosenöffner fehlt. Na bitte, sag ich doch. Sie werden ihn nicht finden, basta. Soll ich mich in diese Pleite mischen? Und ein toter Hund ist eine Leiche. So. Jetzt gehe ich einheben. Auf den Bälle und das Leben. Himmel, Arsch. Das reimt sich. Irgendwie. Nicht ganz. Blick in die Zeitung. Alles wie gewöhnlich. Wenig Licht und lange Schatten. Trümmertag. Die falsche Post. Der tote Hund. Die unermessliche Physik. Der Zeitungsladen. Und die Träume. Und die Schäume. Armer Bello. Arme Menschen. Armer Franz und armes Bier. Das Tagebuch. Ein Lied vom Alltag. Melodie in Moll. Blick aus dem Fenster. Kind hält Kind Revolver an die Schläfe. Knall. Ein Bild macht Schule. Uhr. Erinnerung. Hab keine Angst und sei ein Mensch. Die Welt ist schön. Sie nimmt dich in den Arm. Schon hast du alles andere vergessen. Wenn sie aufhört, dich zu küssen, öffnet sie das Maul. Wer ihre Zähne sieht, der geht spazieren, um sich zu beruhigen. 15 Uhr, Apostelkirche. Kind auf Zehenspitzen. Keine Chance, die Tür ist zu. Das Gotteshaus. Wer wohnt dann da? Der liebe Gott. Wer hat ihn eingesperrt? Geh weg da von der Tür, du machst dich schmutzig. Armes Kind. Schon wieder mitten im Vergessen. Oder endlich hier geboren, um für immer zu verschwinden. Wahrheit an der Wand und auf der Mauer. Gott ist tot. Gezeichnet. Nietzsche. Nietzsche auch. Nietzsche auch. Gezeichnet. Gott. Darunter. Wer das liest, ist tot. Gott ist die Liebe. Christus kommt. Wir kriegen euch. Und? Alles strahlt. Und diesen Zustand, sagt der Zeitungshändler. Habe ich gratis. So etwas, das ist ja keine Kunst. Den hängt er sich nicht auf, als Bild. Nicht mal geschenkt und überhaupt. Sie haben ihm das Fenster eingeschlagen. Wer? Das weiß er nicht. Zitat. Ganz einfach so. Zuerst der Hund. Und jetzt das Fenster. Scheiße. Sagen Sie, wie kommen Sie darauf, dass ich das malen will? Auf jeden Fall. Aus einem leeren Himmel kommt kein Engel. Einfach so. Um 17 Uhr, da hat er recht. Wer weiß? Sie nimmt mich in den Arm. Na bitte. Wer küsst mich, wenn ich mal fragen darf? Vorübergehend wird es besser. Radio gehört. Der Mensch im Pleistozän. Das arme Vieh. Mit seinem Hirn. Er will zum Beispiel etwas tun. Er geht 10 Meter. Und schon weiß er nicht mehr was. Das klingt modern. Jetzt schreibt der Kaspar seine Kasperfrage. Kinder, seid ihr alle da? Ja. Seid ihr alle da? Ja. Ja. Um Gottes Willen. 7000 Millionen. Wie das rauscht. Was soll jetzt werden? Horch. Es rauscht. Ein Schwarm von Seelen. Alle sind sie wieder da. Es rauscht. Das habe ich doch gesagt. Du hast das Wasser laufen lassen. In der Küche. Gar nichts habe ich laufen lassen. Oder doch? Wie spät? 5:30. Schon wieder Sonntag. Hör doch mal. Es rauscht noch immer. Meisterschaft im Schwedenich. Mike Tyson stand im Vordergrund. Zerfällt in elektronische Impulse, wenn auch tonlos. In der guten Stube. Mensch, der Fernsehapparat natürlich. Und der Olle Wecker hat schon wieder schlapp gemacht. Jetzt ist der Kampf gelaufen. Geh mal rüber, bitte. Mach aus das Ding. Er macht es aus. Dann liegt er wieder flach im Bett. Der Zeitungsmann. Und neben seiner Frau. Die Sorge fährt nach allen Seiten auseinander wie der Schöpfungsknall. Ich kann nicht schlafen. Unser Laden will nicht mehr so richtig. Hab ich gerade gedacht. Wird schon wieder werden. Mach dir keine Sorgen. Komisch. Immer wenn es dämmert, muss ich an das Leben denken. Und dann fällt dir gleich der Friedhof ein, mein Schatz, ich kenn dich doch. Sei still. Das hört sich an wie... Rauscht noch immer, oder was? Da kommen sie, durch Sonnen und Planeten angeweht. Leg dich mal andersrum. Das wird der Kreislauf sein. Im Ohr. Ein Schwarm von künftigen Gedanken. Draußen auf der Straße schreit in diesem Augenblick ein später Mensch die Frage Nummer 1 besoffen in die Morgenluft. Warum? Sie wollen lachen lernen. Und das Weinen. Auf der Erde. Funkenflug. Die Engel fahren in den Staub und werden Fleisch. In diesem Leib, den man mit 20 für den Himmel hält. Das alte Spiel. Was bleibt, wenn man zusammenrechnet? Unser Laden. Ohne Fenster. Alle Jahre mal ein Walzer. Zu Silvester. Und das Rheuma. Aber schön war's doch. Der arme Bello. Ja. Wieso? Hör auf damit. Wieso denn arm? Das weißt du doch. Nur weil er nicht mehr lebt. In diesem Hundeleib. Was haben wir denn sonst? Hab keine Angst. Aus einer Raupenpuppe wird ein Schmetterling. Warum soll denn aus einer Menschenpuppe? Komm her, du alter Zottelsack. Und spiel dir nicht das Evangelium. So stellen sich die Irdischen im Allgemeinen außerirdisch vor, was man nicht sehen kann. Schau nicht so traurig, Stumpenzahn. Er bringt das unverwüstliche Gesindel wenigstens zum Lachen. Danke. Null Problemo. Leider bin ich ja nur eine Puppe. Weißt du, was sie über dich im Allgemeinen sagen? Ja, ich weiß. Zitat. Der Bart ist ab. Das glaube ich nicht. Was willst du damit sagen? Einen Spiegel kann man nicht rasieren. Richtig. Wenn dann aber nur zum Beispiel wir dann hoffen, dass die Sache, die wir selber sind, uns helfen wird, dann gute Nacht. Und sei nicht so negativ. Ein Blick genügt. Der Spiegel spricht. Hört zu, verspielte Sorgenbande. Kleine Hoffnung, große Schande. Niemand kann sich mehr erinnern. Was erscheint, beschreibt das Antlitz dessen, der es rief. Oh Gott, im Dummheitsdreck gelandet, um zu lernen, wer sie sind und was sie machen. Da quaken sie und schießen bei Gelegenheit. Bei jeder kann man sagen. Aufeinander und auf alles. Ignoranzen, die in alle Tempel scheißen. Eine schlimme Sendung. Nimm dir nicht zu viel heraus. Verzeihung. Ich schau mal, was der macht. Pass auf! Zu spät. Wer Sorgen hat, der wirft die volle Büchse weg. Und legt sich den Verschluss ins Glas. Das war die letzte, Stefan. Büchse? Wollte ich nur sagen. Hast du weggeschmissen. Mensch, wo ist denn jetzt das Bier? Im Eimer. So. Jetzt hat er nur noch seine Sorge. Aber welche? Meine. Sag, was ist denn los mit dir? Ich mache mir Sorgen, Bella, allgemein. Und überhaupt? Der Alkohol. Ein scharf umrissenes Gebiet in Flaschen. Und die Hölle haben wir ganz ohne Hilfe installiert. Wir Gotteskinder. Hier in diesem Garten eben. Einfach so. Ein Blick genügt. seit Affen Kunstfälle tragen und in jedem Krokodilgehirn die Formel für die Bombe lauert. Kurz und gut. Die Herren sind betrunken. Aber fröhlich sind sie nicht. Gesetz der Serie. Du lieber Himmel. Aber auf die Dauer. Bella macht sich Sorgen. Macht ihr... Was denn? Keine Sorgen. Und so weiter. Ohne Komma. Halt! Also so geht das nicht. Jetzt habe ich Durst. Und ich habe Hunger. Was, schon wieder? Heiliges. Kanonenrohr. Wieso denn eigentlich nicht heiliges Gemüse? Zippisch. Nämlich der Kanonensegen. Oder, und das Marschgebet. Obwohl natürlich auch der Dings, der Vorgang bei der Zeugung, männlich, hat ja schon was irgendwie. Verstehst du, was ich... Sagen wir ja wohl, ballistisch ist. Genau. Man wird, ich meine, ganz egal, ob Bube oder Dame, einfach... In die Welt geschossen. Und die Frauen sind der Schießplatz. Aber nicht mehr lang. Ihr Pfeifen. Richtig, ja. Dann werden wir zum Reagenzglas Papa sagen. Punkt. Sechs Häuser weiter, oder sieben, macht der Zeitungsmann den dritten Anlauf, seine Frau ein wenig zu erheitern. Mensch, das Allgetriebe hat ganz einfach einen Räderschaden. Das verstehe ich nicht. Dir kann man keinen Witz erzählen. Sprech doch bitte etwas deutlicher. Was habe ich denn gesagt zum Teufel? Tut mir leid. Das weiß ich nicht. Es heißt natürlich Allradantrieb mit Getriebeschaden. Nein, darüber kann sie auch nicht lachen. Liegen bleiben. Keiner kommt. Verhungern und verdursten. Nein. Das finde ich überhaupt nicht komisch. Funken flog. Die Engel waren in den Staub. Geboren, um zu sterben. Schrecklich finde ich den Witz. Ich bin so müde. Bleib doch liegen. Meinst du? Honig oder Marmelade? Machst du etwa gar das Frühstück? Dauert aber noch. Womöglich bringt er mir das Ganze noch ans Bett. Du kannst ja noch ein bisschen schlafen. Danke. Weißt du was? Ich glaube, dem Bello geht es gut. Na bitte, sag ich doch. Ein schöner Tag. Die Spatzen hüpfen. Und Gesichter schweben blass herum. Die Mauerstadt nimmt eine Prise Luft mit Blau. Dem Bello geht es gut und Bella auch. Die Herren Franz und Stefan sind noch leicht benommen. Ein Spaziergang mit Geplauder, etwas bohrend. Thema Wanderung. Woher, wohin? Ganz allgemein und örtlich unbegrenzt. Vergangenheit? Mir liegt nur an der Gegenwart. Da steht es doch. Dieser Wand. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Die Wiederkehr, der Kreislauf der Geburten. Einmal und nie wieder. Alles möglich, oder nicht? Und Seele. Mensch, was soll das sein? Obwohl, man fühlt sich manchmal etwas fremd in diesem Knochenbau. Da hast du deine Seele, Franz. Durch tausende von Leibern sind wir ja auf jeden Fall heraufgestiegen. In die Krisenzone, die wir jetzt so schauerlich verwalten. Leider, ja. Ein falsches Bild natürlich, diese Leiter. Immerhin bleibt nur die Frage, was da wandert. Ein verheerendes Gedächtnis. Ist doch alles nur ein Spiel. Wie meinst du das? Man soll die Schatten nicht vertreiben aus dem Haus, in dem wir Fragen stellen. Schau mal da. Noch immer grün. Mein lieber Schwan. Schon wieder, oder was? Das macht mir eine Gänsehaut. Die Sonne scheint. Vergiss doch den Kalender. Licht auf Gras. Verlockend, ja. Man möchte liegen bleiben auf der Wiese. Lieber nicht. Da denke ich gleich an meinen ersten Rausch. Du liebe Zeit, wieso? Wann soll denn das gewesen sein? Da war ich 9. Beim Gabenbinden auf dem Feld und 30 Grad im Schatten. Kommt die Bäuerin zu mir und sagt in mein gestörtes Gleichgewicht hinein. Mein lieber Bub, der Herrgott schaut auf alles wie auf eine Wiese. Aber eines sag ich dir, um jeden Grashalm kann er sich nicht kümmern. Und schon gar nicht um den Most in deinem Kopf. Aha, vernünftig. Irgendwie katholisch. War das alles? Nein, da habe ich mir gedacht, besoffen wie ich war, ich bin ein Gras. Den Himmel muss ich selber machen. Bravo. Bleibt der Most im Kopf. Genau. Ich habe die falschen Karten. Glaube ich nicht. Du hast doch angefangen mit dem Spiel. Ich habe sie nicht erfunden, die unendliche Partie. Da bin ich nicht so sicher. Sagen wir, es wird gewürfelt. Einstein hat es zwar verboten, aber trotzdem geht es weiter. Und die Würfel sieht man nicht. Wenn sie im Tanz den Farbenschleier wirft, dann brennen Welten aus der Leere hoch. Ein scharfes Bild. Man denkt an eine dunkle Frau. Und physikalisch wieder mal nicht nachzuweisen. Kein Problem. Gewohnheitssache. Nur zum Beispiel. Gras und Menschen sind im strengen Sinn der Wissenschaft nicht unbedingt ein zwingendes Produkt der Evolution. Das gilt natürlich auch für Katzen oder Wolken. Und Gedanken. Wie auch immer, alles offen. Nur der Zeitungsladen nicht. Auf diesen Kuss habe ich schon lange gewartet. Tut mir leid. Vergiss nicht, alles abzuschließen. Keine Sorge. Außerdem, wer will, der kommt doch rein. Jetzt macht er mir schon wieder Angst. Ach was. Am lichten Tag, bei diesem Wetter, macht doch keiner einen Bruch. In welche Richtung sollen wir denn heute gehen? Ach, der Nase nach. Die gute Luft entlang. Ach du. Zur Not im Kreis. Ganz einfach um den Kiez herum. Pass auf. Ein Hundehaufen. Bello grüßt. Na denn, das bringt wohl Glück. Das will ich aber hoffen. Vorhin habe ich mir gedacht... Moment, ich streife mir mal die Sohlen ab. Pass auf die Hose. Mann, das stinkt vielleicht. Ich denke mir, früher mal, da haben wir hier auch gelebt. Und nicht gewusst, wie alles weitergeht. Und leben immer noch. Und irgendwie, da geht es wohl auch weiter. Kaum zu widerlegen. Diese Eigenschaft nennt man den Pfeil der Zeit. Wenn das Tempo stimmt, dann sieht man sich von hinten. Alf will sagen... Null Problemo. Immer nur geradeaus mit Dampf, dann wird es irgendwann ein Kreis. Leider ist er mit dem Raumschiff eines Tages ohne Rückfahrkarte durch ein mittelständisches Garagendach gefallen. Aber dieses Schicksal teilt er ja mit uns. Und mit dem Rest der abgekühlten Schöpfungshitze. Aus dem Meer der großen Symmetrie. Ach was. Entweder regelmäßig, sage ich immer, wie ein Achteck, oder einfach hingebogen und dafür lebendig. Schau, da drüben geht der Maler. Welcher Maler? Der bei uns die Zigaretten holt und seinen Sechserpack. Aha. Was malt er denn? Den leeren Himmel. Nur den leeren Himmel? Sag ich doch. Hat er gesagt. Was soll ich denn jetzt sagen? Keine Ahnung. Kommt drauf an. Das sage ich auch. Ja, aber was, worauf? Ich meine, ob es mir was sagt. Da sind wir einig. Aber nur der leere Himmel? Ein Volk kann ich mir nicht denken. Furchtbar, ja. Das wäre ja eine Katastrophe. Sag ich doch. Ach, weißt du, wenn ich was erkennen kann, dann bin ich schon zufrieden. Aber meinst du, jemand hängt sich sowas an die Wand? Etc. und Schnitt. An dieser Stelle muss die Frage lauten... Wie ist das? Was? In Schönberg und anderswo. Um nicht zu sagen, überall. Was soll ich denn jetzt machen? Mach doch einfach weiter. Ruhe, bitte. Mama. Hör mal, Kleiner. Deine Mutter hat jetzt keine Zeit. Warum? Die hat der Zeitungsmann. Keine Angst. Das ist die letzte Szene. Ton. Der läuft doch schon die ganze Zeit. Komm her und halt die Klappe. Licht auf Gras. Die letzte. Alles klar. Wir drehen jetzt die Erde. Nicht vergessen, gleich zu Anfang kommt der Kuss. Was soll ich denn jetzt machen mit der Klappe? Action! Die Erde sprach: Komm her, mein Kind. Auf diesen Kuss habe ich gewartet. Liebe Menschheit, nimm doch bitte deine Brille ab. Das ist der Bello. Stopp! Du kommst die Knochen her. Wem gehört der Hund? Komm her, der Bello. Fuß. So geht das nicht. Ich wollte mal drehen. Braver Bello ist ja gut. Wo ist die Kamera? Na bitte, wieder einer, der nicht glauben kann. Ich hab dir doch gesagt, Sie wollen sehen. Sprich doch mal mit deiner Mutter. Raus mit dir, geh spielen, Alf, und lass die Klappe hier, verdammt. Wir machen einfach weiter. Alles muss man selber machen. Weg da mit dem Knochen! Meine Mutter sagt, den hast du auch gemacht. Aha, schon möglich, ja, ich kann mich nicht erinnern. Bringt mich dieser Spatz noch in Verlegenheit. Und ein Geheimnis will ich dir verraten, Menschenkind. Ich bin ein Wort, das niemand weiß. Und dieses Wort ist meine Mutter. Aber meine Mutter ist auch deine und die deine ist die meine, ja? Kannst du dir das merken? Weiß ich nicht, wer ist dein Mann? Das ist kein Mann, das spricht ein Herz. Die Ohren hören Radio. Wer bist du? Das weiß ich nicht. Der Alte da bringt alles immer irgendwie zu Ende. Aber manchmal gibt er mir auch einen Kuss. Wer ist das? Sag deinen Namen bitte. Stefan. Pass gut auf. Die schöne Welt, sie zeigt dir ihren Spiegel. Diese Ähnlichkeit. Da vorne, Haus. Da in der Zeit. So wirst du sein. Ein bisschen leer. Ein bisschen Himmel. Häufig blau. Ein Nebengurt, der Tauber Franz, die tägliche Physik vom Blatt. Ein Leben lang will man woanders hin, dann heißt es Abschied nehmen. Sehr zum Wohl, schon fängt das Heimweh an. Dem steht der Schaum vom 10. Bier im Glas. Der weiß so gut wie alles. Leider hat er es vergessen. Stopp, das reicht. Gestorben. Und die Sinne mit dem Maul vergessen wir. Im Rinnstein, vor dem Zeitungsladen. Pause! Schlage vor, wir gehen essen. Heilige Barmherzigkeit. Was hast du denn? Schon wieder mal ins große Rad. Ein Wirtshaus ist nur wie das andere. Hast du gehört, wie gut ihr zwei zusammenpasst, mein lieber Junge, dieser Franz und du? Der will euch auf die Schippe nehmen. Hör nicht hin. Denk an den Brief. Der liegt bereit für dich. Gib acht, sie nimmt dich in den Arm. Hab keine Angst. Und sei ein Mensch. Du musst dich nur erinnern. Richte dein Gesicht zur Sonne in der Nacht. Ich will nach Hause, bitte. Wollen wir doch alle. So, dann hängen wir jetzt mal alles zusammen. Alf, wo ist der Schluss? Da muss ich an den Anfang. Was? Ich hab gedacht, der muss nach vorne. Wieso? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo ist denn bitte schön bei einem Kreis das Ende? Hast du nicht gesagt am Anfang? Fahr doch vor, in Gottes Namen, oder fahr zurück. Mach irgendetwas, aber lass es laufen. Und schnell, zum Donnerwetter. Mensch, bei diesem Affentempo geht der Film in Flammen auf und die Figuren kann ich auch nicht mehr erkennen. Ruhe! Stopp! Ich glaube, das war die Stelle. Ist doch nur ein Spiel. Komm, tanz mit mir. Oh ja. Oh ja. Jetzt will ich einen Kuss. Der Tod küsst die Barmherzigkeit. Ich hab gedacht... Hör auf zu denken, Alf. Entschuldigung, wieso denn immer ich? Schau doch mal hin, da küsst der Zeitungshändler seine Frau. Erinnerung fügt sich zum Kreis. Da, schau mal da. Wo ist der Tod? Barmherzigkeit, hör zu und schweig. Sie führt. Jetzt tanzen Sie. Wer lässt sich führen? Wer macht was? Gleich wird mir schwindelig. Hast du nicht gesagt, du kannst die kreisenden Figuren nicht erkennen? Eben ja, das sag ich doch. Wo ist denn Bella? Wo ist Stefan? Wo sind überhaupt die Menschen? Alle tanzen sie und lachen schauen sie einander an. und trinken Sie einander leer. Und zeugen Sie einander neu. Und drehen sich zur immerwährenden Musik. Im Liebestraum von Zeit und Raum. Für einen Augenblick vorbei, rund um die Ewigkeit, wie Licht auf Gras die Menschenzeit. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras. Doch ohne Gras, da gibt es keine Wiese. Bravo, logisch und normal. Was ist das bitte? Guten Morgen, Stefan. Hast du gut geschlafen? Wunderbar. Was ist denn das? Da war doch eben noch Musik. Wo ist der Schneidetisch? Hab keine Angst. Hier ist kein Schneidetisch. Das ist die Müllabfuhr. Was bist du doch für eine zauberhafte Tänzerin, Frau Welsch. Charmant. Ich heiße Bella und du sollst nicht übertreiben, Schatz. Jetzt muss ich los. Dein Frühstück steht schon in der Küche. Danke. Der schon. Schönes Wetter draußen. Unbeschreiblich. Sieh mal nach. Wieso? Vergiss die Nacht. Die Welt hat sich verändert. Also dann. Ciao, Bella. Schade. Augenblick, Moment mal. Was hast du gesagt? Steh auf. Komm hoch aus deinem Bett. Ein Käfig weniger. Es lohnt sich. Ciao. Ach was. Und von der Mauer keinen Ton? Der Schutzwall fällt, sie sagt es durch die Blume? Mann, das gibt's doch nicht. Oh doch, da kennst du aber Bella schlecht. Sie geht und lässt den Text zurück. Wird heute wahr, die schöne Welt nimmt alles in den Arm und überholt den Traum. Das Thermometer sinkt. An diesem Tag. Das Barometer steigt. Die Herzen schlagen höher. Stefan schreibt ins Tagebuch. Die vielen lachenden Gesichter mag die Hoffnung leben und die Welt sich ändern. Aber großen Zeiten soll man sich mit kleinen Schritten nähern. Habe ich irgendwo gelesen. Und im Radio sagt einer... Diese Stadt war noch bis gestern eine Insel. Über Nacht ist jetzt das Meer zu uns gekommen. Feuchtes Bild. Und irgendwie auch falsch. Egal. Dann werden wir halt schwimmen. Oder schlicht ersaufen. Und womöglich geht es ja auch aufwärts. Oder rückwärts. Oder abwärts. Keine Ahnung. Jedenfalls im Augenblick ein Grund zum Feiern. Alles anders, Prost und alles offen. Licht auf Gras. Ein Lied vom Alltag. Von Fritz Mikesch. Es sprachen Bella, Monika Hansen, Stefan, Bruno Ganz, Franz, Peter Simonischek, Kind, Vanessa Petruo, große Stimme, Gerlach Fiedler, Stimme, Andreas Mannkopf, Kommentar, Gerd Warmeling, alte Frau, Inge Wolfberg, alter Mann, Herbert Stass. Ton, Monika Burger und Werner Klein. Regieassistenz, Heidrun Nass. Regie, Norbert Schäffer. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit Radio Bremen und dem Sender Freies Berlin 1990.